habe Hämorrhoiden. Mein ganzer Arsch tut mir weh. Das ist der Grund dafür, dass ich den ganzen Tag stehe. Ich mach mir erstmal nen Hämorrhoiden-Tee. Nein! Ich will das nicht mehr! Nein! Mein Arsch brennt so sehr! Steht dein ganzer Arsch in Flammen! Dann hast du ein Problem! Geh zum Arzt oder Apotheker! Kauf dir einen Hämorrhoiden-Tee! Sie kriechen immer weiter. Ich hab sie schon im Gesicht. Ich nehme Medikamente, doch die wirken bei mir nicht. Schmerz! Oh, Schmerz! Schmerz, bitte geh! Mit dem Hämorrhoiden-Tee! Steht dein ganzer Arsch in Flammen! Dann hast du ein Problem! Geh zum Arzt oder Apotheker! Kauf dir einen Hämorrhoiden-Tee! Es nicht mehr ertragen. Ich habe sie schon im Gehirn. Ja, Mai, was soll ich da sagen? C-S-U Mann! Steht dein ganzer Arsch in Flammen, dann hast du ein Problem. Geh zum Arzt oder Apotheker, kauf dir einen Hämorrhoiden-Tee. Steht dein ganzer Arsch in Flammen, dann hast du ein Problem. Geh zum Arzt oder Apotheker, kauf dir einen Hämorrhoiden-Tee. Herr Stoiber, mal wieder denselben Hämorrhoiden-Tee wie immer? Ja, ich meine, das ist schon machbar.